Das Geschenk von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Geschenk. Mir träumt, ich schlummert unterm Weidenbusch, am Bachesufer, auf der Himmelswiese, und mit dem Wasser käm ein schöner Mann im Boot dahergefahren. Längs der Fahrt bog er die Büsche auseinander, spähte in das Versteck und reichte links und rechts Geschenke, welche er dem Boot enthob. Wo er vorbeizog, scholl ein Dankesschluchzen, und aus den Wellen sang's wie Orgelstimme. Kleingläubiger Zweifler, habt ihr's nicht gespürt? Ihr musstet leiden, dass ihr lerntet wünschen. Ihr musstet wünschen, dass ich's euch gewähre. Was jeder im verschwiegenen Seelengrund ersehnt, die Träume, die dem eigenen Herzen er nicht verriet, ich habe sie gebucht. Nehmt hin, ich kenne jedes Menschenherz. Nehmt hin, ich kenne jeder Seele Sehnsucht. Allmählich kam er auch zu mir, neugierig schärft ich den Blick, denn keines Wunsches war ich mir geständig. Da entstieg dem Nachen ein strahlend Frauenbild, vertraulich winkend, eilt auf mich zu und lachte mir ins Auge. Kleingläubiger Zweifler, hast du's nicht gespürt? Dann nahm sie meine Hand und führte mich durch blumige Triften nach den blauen Bergen. Viel Fenster lugten auf den Weg, dahinter Gesichter, deren Grüße uns vermählten. Wir aber zogen miteinander weiter und immer weiter über Berg und Tal, ohne Verdruss und ohne Müdigkeit, bis wir verschwanden in Gott inniger Ferne. Ende von Das Geschenk, aufgenommen von Anna Samrowski.